Zur Unterstützung des Aufrufs der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TFIAK eröffnen wir durch den vollen Ausbruch der mächtigen Kraft und des festen Willens der koreanischen Nation zur Vereinigung einen breiten Weg zur selbstständigen Wiedervereinigung, veröffentlichte unlängst das antiimperialistische Forum Deutschlands eine Erklärung.